Zur gleichen Zeit, in der Lanz und Hitler einander begegneten, wird Glauer in der Türkei von seinem okkultistisch geprägten Lehrmeister, einem adeligen Rosenkreuzer, adoptiert. Er trägt von da an den Namen Freiherr Rudolf von Sebottendorf. Mit dieser Adoption beginnt ein sagenumwobener Aufstieg. Er erwirbt die türkische Staatsangehörigkeit und avanciert während der Balkankriege 1912-13 zum Leiter des Roten Halbmonds. Damit nicht genug, als Rudolf von Sebottendorf im Herbst 1917 nach Deutschland zurückkehrt, verfügt er über erhebliche Geldmittel, deren Herkunft bis heute ungeklärt ist. Woher stammt sein sagenhaftes Vermögen? Welche Verpflichtungen waren an diese Mittel geknüpft? Und vor allem, in wessen Auftrag reiste von Sebottendorf in das krisengeschüttelte Deutschland? Woher auch immer das Geld gekommen sein mag, es versetzt den umtriebigen Freiherrn in die Lage, alle Pläne, die ihm aufgetragen waren, zu realisieren. Unbestritten ist, an dem Tag, an dem Sebottendorf in München dem Zug entsteigt, wird ein neues Kapitel in der langen Geschichte der politischen und esoterischen Geheimbünde aufgeschlagen. Der erste Weg des mysteriösen Freiherrn führt zu einer Wohnung im noblen Münchner Stadtteil Bogenhausen, die unter dem Namen Glandeck angemietet war. Der unauffällige, stets freundlich grüßende Mieter fällt den gut betuchten Nachbarn ebenso wenig auf wie seine Besucher, die in regelmäßigen Abständen das etwas abseits gelegene Haus betreten. Dass von Sebottendorf in Bad Aiblingen ein zweites Haus gepachtet hat, in dem er nur seine engsten Berater und Förderer empfängt, ist bis heute kaum bekannt. Von München aus zieht Sebottendorf seine Fäden. Er nimmt Kontakt zu völkisch-ariosophischen Kreisen auf, reist durch Deutschland und tritt schließlich dem Germanenorden bei, einem nationalistischen Zirkel ohne Bedeutung. Sebottendorf weiß, dass der Erste Weltkrieg für Deutschland verloren ist. Ihn interessiert die Zeit nach der Niederlage. Er ahnt die seelische Leere, die die grauenhaften Materialschlachten bei den Soldaten hinterlassen haben. Diese Männer würden andere Werte suchen, als sie die bürgerliche Gesellschaft bieten kann. Um den entwurzelten Massen ein Auffangbecken zu bieten, will Sebottendorf eine völkisch-okkulte Gruppierung ins Leben rufen, die nach freimaurerischem Vorbild organisiert, politische und religiöse Inhalte anbietet. München, August 1918. Das Ende des Krieges steht unmittelbar bevor. Gerüchte machen die Runde. Auf den Straßen und Plätzen herrscht eine beklemmende Atmosphäre. Noch hält die alte Ordnung, noch regeln Polizei und Militär das öffentliche Leben. Doch hinter den Kulissen gärt die Unzufriedenheit. Wenige Tage später kleben an den Litfaßsäulen erste Plakate, die den Sturz der Monarchie fordern. Flugblätter informieren über meuternde Soldaten und revoltierende Truppenteile. Langsam, wie von einer unsichtbaren Macht gesteuert, setzen sich die Massen in Bewegung. Lebensmittelläden werden gestürmt. Die Menschen hungern nach Brot und Frieden, treiben wie welkes Laub ziellos durch die Großstadtschluchten. Ein brodelnder, gefährlicher Haufen, der Kontrolle des Staates entglitten. Deutschland steht vor dem Abgrund. Zur gleichen Zeit in einem Hinterzimmer des Münchner Hotels Vier Jahreszeiten. Der schmucklose Raum ist diskret durch den Seiteneingang auf der Marschallstraße zu erreichen. Als die Kellner sich zurückziehen, ergreift von Sebottendorf das Wort. Die Ereignisse der zurückliegenden Tage lassen weiteres Zögern nicht zu. Die militärische Niederlage verlangt entschlossenes Handeln und eine straffe Organisation. Die Anwesenden sind bereit. Die Geburtsstunde der sagenumwobenen Thule-Gesellschaft hat geschlagen. Der Name ist Programm. Thule, eine Insel im äußersten Norden Europas, gilt seit dem Altertum als Ort der Glückseligkeit. In Anlehnung an diese Verheißung will die Thule-Gesellschaft allen vaterländischen Kräften eine neue Heimat bieten. Vorrangiges Ziel der Gesellschaft ist die Verhinderung des totalen Zusammenbruchs der deutschen Nation. Wenn schon der militärische Erfolg nicht mehr möglich ist, muss wenigstens der Absturz in das vollkommene Chaos verhindert werden. Die Thule-Gesellschaft versteht sich als Auffangbecken für alle, die trotz Not und Niederlage an Deutschlands Zukunft glauben. Über den Gegner lässt Sebottendorf keinen Zweifel. Jetzt herrscht unser Todfeind Juda. Jetzt heißt es kämpfen, kämpfen, bis das Hakenkreuz siegreich aufsteigt. Warum Sebottendorf als Zeichen der Thule-Gesellschaft das Hakenkreuz gewählt hat, ist bis heute ungeklärt. Fest steht dagegen, dass Hitlers Entschluss, das Hakenkreuz zum offiziellen Abzeichen der nationalsozialistischen Bewegung zu erheben, von dieser Entscheidung maßgeblich mit beeinflusst wurde. Es kam, wie es kommen musste. Die militärische Niederlage rauscht wie eine Welle über Deutschland. Sie zerstört alles Gewesene, erschüttert die gesellschaftliche Ordnung und verschlingt, was sich ihr entgegenstellt. Bewaffnete Aufstände und Generalstreiks lähmen das öffentliche Leben. Waffenarsenale werden geplündert und ihr todbringender Inhalt an die aufgeputschten Massen verteilt. In Süddeutschland und im Rheinland wüten anarchistische Marodeure. In Berlin greifen sozialistische Räte nach der Macht. Und in Sachsen proklamiert eine selbsternannte Rote Armee die proletarische Revolution. Um dem Treiben Einhalt zu gebieten, schließen sich ehemalige Soldaten zu Bürgerwehren, Freikorps und Selbstschutztruppen zusammen und nehmen den bewaffneten Kampf gegen die kommunistischen Gruppen auf. Zwischen den Fronten das verängstigte Bürgertum und die schwarz befrackten Politiker in ihrer dünnen Wichtigkeit. Ängstlich und verschreckt, gelähmt von endlosen Debatten und eitlem Geschwätz, unfähig, die notwendigen Entschlüsse zu fassen und dem haltlos schlingernden Volk ein Fundament zu geben. Unbeeindruckt von den äußeren Ereignissen verfolgt Sebottendorf weiter seine Ziele. Inserate in örtlichen Tageszeitungen laden zu Veranstaltungen seiner völkischen Loge in das Hotel Vier Jahreszeiten, dessen Besitzer, die Brüder Walter Spiel, inzwischen zu seinen treuesten Gefolgsleuten zählen. Innerhalb weniger Wochen wird die Thule-Gesellschaft zum Kristallisationspunkt der gesamten nationalistischen Szene in Süddeutschland. Jeder Interessierte muss zunächst ein Jahr lang einem Freundschaftsbund angehören. Eine Bewährungszeit, in der über die Zuverlässigkeit und die rassische Qualität des Bewerbers entschieden wird. Erst wer diese Prüfung besteht, ist würdig, der Thule-Gesellschaft beizutreten. Die Mischung aus nationaler Propaganda, okkultem Hintergrund und geheimnisvollen mystischen Riten bleibt nicht ohne Wirkung. Viele ehemalige Soldaten sehen die verschworene Gemeinschaft als Insel des Glücks und der Ordnung inmitten eines brodelnden Ozeans. Sebottendorf hat dazu eine bemerkenswerte Notiz hinterlassen. Der Wunsch und die Hoffnung meiner Auftraggeber ist, dass sich recht viele diesen Riten unterziehen. Dann wird sich eine undurchbrechbare Kette bilden, die die beste Abwehr gegen alle Mächte des Schattens darstellt. Von welchen Auftraggebern spricht Sebottendorf? Wer sind die Mächte des Schattens und vor allem, auf welches Ziel steuert er seine verschworene Gemeinschaft? Das Mitgliederverzeichnis der Thule-Gemeinschaft liest sich im Nachhinein wie das Who is Who der NSDAP. Hans Frank, Alfred Rosenberg, Gottfried Feder, Dietrich Eckart, Heinrich Himmler, Julius Streicher und Rudolf Hess zählen zu den ersten Aktivisten. Zu Hitler selbst bestehen ab 1920 enge Verbindungen. Jahreswende 1919. In einer einsam gelegenen Villa am Ammersee feiert die Thule-Gesellschaft ihre erste Weiheloge. Das Dunkel der Nacht liegt wie ein schwarzer Mantel über der verschneiten Landschaft. Züngelnde Fackeln weisen den Ankömmlingen den Weg in das spärlich beleuchtete Gebäude. Männer in grauen Winterjacken kontrollieren die Gäste. Harte Gesichter, die nur wenige Monate zuvor die blutigen Grabenkämpfe des Krieges erlebt hatten. In einer feierlichen Zeremonie führt Freiherr von Sebottendorf die Auserwählten in die Geheimnisse der Thule-Gesellschaft ein. Ihr, so verkündet er am Schluss der Feierstunde vertraulich, seid die Speerspitze einer arischen Erneuerung, an deren Ende die Wiedergeburt des wahren Deutschlands und des Lichts stehen wird. Geschickt angewandte Psychologie, ein gekonntes Zusammenspiel von Politik und Esoterik, das keinem anderen Zweck dient, als die hungernden Seelen zu gewinnen und die wahren Ziele Sebottendorfs zu verschleiern.